Astronaut mir sagte, komm, ich fahr mit dir zum Mond. Steig doch ein, so eine Reise, die ist toll. Dann sagte ich, nein, ohne mich. Ich wüsste wirklich nicht, was ich da oben soll.